Trotz der ernsten Warnung im In- und Ausland ist die tollwütige Kriegshetze der US-Imperialisten für den nuklearen Präventivschlag in die DFRK in eine unübersehbare Phase eingetreten. Am 7. Oktober vormittags flog ein strategischer Atombomber B-1B, der in der Luftwaffenbasis Anderson auf der Insel Guam stationiert ist, bis zum Luftraum der Umgebung der Koreanischen-Insel, was eine militärische Bedrohung und Erpressung der DFRK bedeuten sollte. Und am 6. Oktober erschien der strategische Atombomber B-1B im Luftraum über dem Schießplatz Sangdong in Südkorea und führte eine Übung gegen die irdischen Objekte durch, die den Angriff gegen die bedeutenden strategischen Anlagen der DFRK zum Ziel hatte. Hierbei erregt es besondere Besorgnis, dass der Flug vom amerikanischen strategischen Atombomber B-1B über der Koreanischen-Halbinsel gerade in der Zeit erfolgt, wo in Alaska eine Übung zum nuklearen Präventivschlag unter kriegsähnlichen Bedingungen abgehalten wird. Zurzeit wird im US-Bundesstaat Alaska unter Einsatz von alliierten Luftstreitkräften der USA, Südkoreas, Neuseelands und der NATO die Übung zum Präventivschlag gegen das höchste Führungsgremium und die Stützpunkte der Atomwaffen und strategischen Raketen der DFRK durchgeführt.